Erster, wir sollten vorsichtig sein, damit niemand von euch die Gelegenheit verpasst, in Gottes Ruhe einzugehen, obwohl sein Versprechen immer noch gültig ist. Zweiter, wir haben die gute Nachricht genauso gehört wie die Menschen früher, aber ihnen hat sie nichts genützt, weil sie der Botschaft nicht geglaubt haben. Dritter, wir, die wir glauben, kommen in diese Ruhe, von der Gott sprach, als er im Zorn schwor, dass die Ungehorsamen niemals eintreten würden, obwohl seine Schöpfung schon lange fertig war. Vierter, an einer Stelle in der Schrift heißt es über den siebten Tag, dass Gott an diesem Tag von all seiner Arbeit ruhte. Fünfter, aber an der anderen Stelle sagt Gott deutlich, dass diese Menschen niemals in seine Ruhe eintreten dürfen. Sechster, da es also feststeht, dass einige Menschen in diese Ruhe eintreten werden, während die ersten wegen ihres Ungehorsams draußen blieben, gibt es eine neue Chance. Siebter, deshalb hat Gott einen neuen Tag festgelegt, den er heute nennt, indem er viel später durch David sagte, dass wir unsere Herzen nicht verschließen sollen, wenn wir seine Stimme hören. Achter, wenn Josua das Volk damals schon zur endgültigen Ruhe geführt hätte, dann hätte Gott später nicht mehr von einem anderen Tag gesprochen. Neunter, daraus können wir schließen, dass für das Volk Gottes immer noch eine besondere Sabbatruhe bereitsteht. Zehnter, wer nämlich in Gottes Ruhe eingetreten ist, der ruht sich von seinen eigenen Taten aus, so wie Gott es nach der Erschaffung der Welt tat. Elfter, wir sollten uns also sehr anstrengen, in diese Ruhe zu kommen, damit niemand durch denselben Ungehorsam scheitert wie die Menschen früher. Zwölften, Gottes Wort ist lebendig und kraftvoll, denn es ist schärfer als ein Messer und dringt tief in uns ein, um unsere geheimsten Gedanken und Absichten zu beurteilen. Dreizehnter, vor Gott ist kein Lebewesen verborgen, sondern alles liegt offen und sichtbar vor seinen Augen, da wir ihm gegenüber verantwortlich sind. Vierzehnter, weil wir nun einen bedeutenden Hohenpriester haben, der in den Himmel gegangen ist, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir fest an unserem Glauben festhalten. Fünfzehnter, unser Hohepriester kann unsere Schwächen gut verstehen, weil er in jeder Hinsicht genau wie wir versucht wurde, aber er hat niemals gesündigt. Sechzehnter, deshalb wollen wir mutig vor den Thron Gottes treten, damit wir dort Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn wir Hilfe brauchen.